Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Fledermäuse. Welche Bilder tauchen da gerne auf? Bei vielen von uns bluttrinkende Vampirfledermäuse. Und tatsächlich, die gibt es. Wenn auch nicht hierzulande, sondern in den tropischen Urwäldern Amerikas. Dort leben diese Fledermäuse ausschließlich vom Blut schlafender Tiere. Erst gibt's einen Biss mit rasiermesserscharfen Schneide- und Eckzähnen, dann wird das austretende Blut aufgeleckt. Doch solche Vampirfledermäuse sind nur eine Gruppe der Spezies Fledermaus mit über 950 verschiedenen Arten weltweit. Außer in der Antarktis sind die zu den Fledertieren, Chiroptera zählenden Fledermäuse, auf allen Kontinenten verbreitet. Und das schon seit über 50 Millionen Jahren. Am liebsten mögen sie jedoch wärmere Gefilde. Das Besondere an Fledermäusen ist, dass es die einzigen Säugetiere sind, die sowohl Echoortung betreiben können, als auch fliegen können. Und damit haben sie sich den nächtlichen Luftraum als ökologische Nische erschlossen. Und das haben sie extrem erfolgreich gemacht. Es gibt inzwischen über 1200 Fledermausarten, die sich überwiegend von Insekten ernähren. Es gibt aber auch Spezialisten, die Fische fangen. Es gibt welche, die Frösche vom Boden oder große Käfer vom Boden fressen. In Mitteleuropa sind die meisten der rund 30 Arten Insektenfresser, spezialisiert auf Fliegen, Mücken, Nachtfalter, Käfer, Spinnen. Und die jagen sie in der Dämmerung und in der Nacht. Am Tag suchen sie sich ein sicheres Versteck, so der Biologe Professor Lutz Wiegrebe von der LMU München. Wir finden sie in Dachstühlen, wir finden sie hinter Fensterläden, natürlich auch in Höhlen oder in alten Bäumen drin, in Baumhöhlen oder sogar zum Teil unter alter Baumrinde übertagen sie dann. Und krallen sich mit den Hinterbeinen an Balken und Decken fest. Wenn das Dorf auf den Beinen ist, stehen die Fledermäuse Kopf. Wenn das Dorf Kopf steht, sind die Fledermäuse auf den Beinen. Sie warten, bis es dunkel ist, damit sie ihren Weg sehen. Der guatemaltekische Poet Humberto Acabal in Fledermäuse. Auf der kleinen bayerischen Insel Herrenchiemsee flattern noch 14 Arten dieser kleinen Säuger durch die Nacht. Die kleinste Fledermaus in Bayern, die Zwergfledermaus, passt gerade mal in eine Zündholzschachtel. Fledermäuse sind sehr klein. Also die meisten Fledermäuse, die bei uns zu finden sind, wiegen 10, 15 Gramm, haben eine Flügelspannweite 20 bis 25 Zentimeter, sind also wirklich kleine Tiere. Auch die größte bayerische Fledermaus, der große Abendsegler, misst gerade mal 8 Zentimeter Körperlänge. Spannt er die Flügel auf, dann sind es allerdings stolze 40 Zentimeter Breite. Blick empor und du siehst etwas fliegen zwischen Tag und Nacht. Schwalben mit Spulen dunklen Garns, die nähen Schatten an Schatten. Ein kreiselnder Absturz und eine flinke Parabel unter den Brückenbögen, wo Licht durchschießt. Eines Dinges jähe Wendung wider sich selbst in der Luft. Von wegen Schwalben. Fledermäuse. Der englische Dichter D.H. Lawrence. Mit 800 Herzschlägen pro Minute, das ist mehr als das Zehnfache der menschlichen Herzschlagfrequenz, fliegen sie durch Dämmerung und Dunkelheit. Ihre enorme Flugleistung kostet viel Energie, da braucht es auch viel Nahrung. Ein Abendsegler wiegt nach einem Jagdflug etwa 4,5 bis 5 Gramm mehr. Fledermäuse haben keine Flügel wie Vögel. Vielmehr besitzen sie eine lederartige Flugmembran, die sich nahezu über den ganzen Körper spannt. Diese Flughäute pflegen sie mit einem öligen Sekret aus ihrer Mundfalte, das sie auf der Flughaut verteilen. Meist erinnert ihr Kopf an ein kleines Mausgesicht mit spitzen Ohren und kleinen schwarzen Knopfaugen. Entgegen der landläufigen Meinung können manche Fledermäuse ganz gut sehen. Und seit kurzem weiß man, einige Arten sehen sogar UV-Licht. Dieses wird von manchen Blüten verstärkt reflektiert, was die Fledermäuse anlockt, die dann deren Nektar aufsaugen. Das Aussehen der Fledermäuse mit ihrem dicht behaarten, kurzen, gedrungenen Leib, dem kurzen Hals und ihrem dicken, länglichen Kopf Ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten und ihr nächtliches Leben haben seit Urzeiten bis weit in die moderne Zeit Urängste und Fantasien der Menschen freigesetzt. Je nach Kulturkreis und geschichtlicher Periode wurden sie mit einer positiven oder negativen Symbolik belegt. So gelten sie im Alten Testament als unrein. Auch wenn bereits in der griechischen Antike der Philosoph Aristoteles Fledermäuse als Säugetiere beschrieb, blieben sie für viele dennoch zumindest ein Zwittertier zwischen Säugetieren und Vögeln. Durch ihre nächtliche Lebensweise waren sie für die Menschen rätselhafte, unheimliche, ja unheilvolle Wesen. So schrieb man ihnen die dunklen Seiten der menschlichen Seele zu. Gottlosigkeit, Neid, Verrat, Schmeichelei, Verleumdung. Der römische Schriftsteller Ovid erzählt in seinen Metamorphosen, wie die Töchter des Königs Mynias zur Strafe zu Fledermäusen verwandelt wurden, weil sie nicht am Bacchuskult teilgenommen hatten. Rings in der dampfenden Wohnung verbargen sich eilig die Schwestern, jed am besonderen Orte die Glut und die Helle vermeidend. Während sie Winkel erspähen, da umläuft die verkleinerten Glieder dünne Haut und bedeckt die schwarzen Schwingen die Ärmlein. Immer noch lichtscheu schwärmen sie gegen die Nacht als Fledermäus in der Dämmerung. Die alten Römer nagelten Fledermäuse an ihre Stalltüren, um so Hexen und Seuchen abzuwehren. Für Slawen waren die Tiere Boten der Pest. Nur der Kirchenlehrer Basilius von Caesarea in Kleinasien bezeichnete im 4. Jahrhundert in seinen Homilien die Fledermäuse als soziale Tiere, die dem Menschen als Vorbild dienen könnten. Wie auch diese Art von Natur in gegenseitiger Liebe zueinander steht, wie nämlich die Fledermäuse sich gleich einer Kette aneinander schließen und aneinander hängen, was bei uns Menschen nicht leicht der Fall ist. Denn den meisten stehen ihre Sonder- und Privatinteressen höher als Gemeinwohl und Einigkeit. Das sahen Künstler im Mittelalter anders. Der Satan und seine Schergen erscheinen auf Gemälden stets mit Fledermausflügeln. Keine Angst vor den Fledermäusen hingegen hatten die Mediziner der Kopten im nachchristlichen Ägypten. Mit Fledermausurin behandelten sie Sehstörungen. Dazu bemerkte der Naturforscher Albertus Magnus im 13. Jahrhundert: Wenn Sie etwas in tiefer Nacht sehen möchten und nichts mehr am Tag vor Ihnen verborgen sein soll, wenn Sie in dunkler Nacht Bücher lesen möchten, dann salben Sie Ihr Gesicht mit dem Blut einer Fledermaus und alles wird sich so ereignen, wie ich es gesagt habe. Überhaupt findet sich in alten Schriften kaum ein Gebrechen, das nicht mit wie auch immer verarbeiteten Fledermäusen gelindert werden konnte. Amulette aus getrockneten Fledermausherzen. Frisch abgezogene Fledermaushaut gegen Hexenschuss und Rheuma. In Sesamöl gekochte Fledermäuse gegen Ischias. Und für den erotischen Liebeszauber mischte man Fledermaushaare in Getränke. Verehrt hat man die flatternden Nachtjäger in den Religionen einiger alter mittelamerikanischer Kulturen, vor allem bei den Maya und in der Hochkultur der mexikanischen Zapoteken. Für die Indianer Nordamerikas symbolisierten sie den Schutzgeist als Regenmacherin. In China sind Fledermäuse noch heute ein hoch angesehenes Glückssymbol. Das Wort Fu heißt übersetzt Fledermaus, aber auch Glück. Seit jeher rätselten die Menschen darüber, wie die kleinen Tiere es schaffen, so schnell und sicher durch die Dunkelheit zu gleiten. Dazu hat vor 200 Jahren der italienische Bischof Spallanzani recht makabre Experimente veranstaltet. In seinen Dachstuhl hängte er Schnüre auf, an denen Glöckchen befestigt waren. Der Fledermausforscher Lutz Wiegrebe: Dann hat er den Tieren die Augen geblendet und hat festgestellt, die Tiere können es immer noch. Dann hat er ihnen Wachs in die Ohren getröpfelt und hat festgestellt, jetzt kollidieren sie mit den Schnüren. Und dachte, irgendwie müssen die mit den Ohren sehen. Und damit war er mit seinem Latein am Ende. Und dann erst in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts hat man festgestellt, hoppla, die Tiere vokalisieren ja, die produzieren extrem laute Schalle, aber halt im Ultraschallbereich. Und als die ersten ultraschallempfindlichen Mikrofone gebaut wurden, konnte das erstmals nachgewiesen werden. Denn wir Menschen hören nur bis etwa 16 Kilohertz. Da fängt es bei den Fledermäusen aber erst an. In diesem für sie unteren Frequenzbereich haben sie zwar auch Kommunikationslaute, doch für die Orientierung in der Nacht via Echolot reicht das nicht. Die Echoortungslaute, mit denen sie also versuchen, Objekte zu finden, zu lokalisieren und sie dann nachher auch zu fangen, wenn es Beutetiere sind, die sind typischerweise in höheren Frequenzbereichen, mindestens 25 kHz, aber oft über 50, 60, 80 kHz. Rekordhalter wahrscheinlich hier in Deutschland sind die kleinen Hufeisennasen, die mit einer Frequenz von 109 kHz arbeiten, also einer extrem hohen Frequenz. Und wie die Fledermäuse die Echoortung einsetzen, ist hochkomplex. Sie stoßen Laute aus, wissen auch genau, welchen Laut sie ausgestoßen haben und gleichzeitig auch wann. So können sie Informationen über Objekte und den Raum als Ganzes erhalten. Deshalb spricht Lutz Wiegrebe auch lieber von Echoabbildung. Wie genau sie das machen, untersuchen in einer Fledermauskolonie in München Lutz Wiegrebe und seine Mitarbeiter. Die Tiere, hochspezialisiert und jeder modernen Technik ebenbürtig, werden mit Futter belohnt, wenn sie die echoakustischen Aufgaben richtig machen. Ihre hochkomplexe Wahrnehmung erstaunt. Sie können nicht nur feststellen, aus welcher Richtung eine Reflexion zurückkommt, sondern auch mit welcher Verzögerungszeit. Das heißt, wenn ich die Schallgeschwindigkeit kenne, kann ich aus der Verzögerungszeit auch berechnen, wie weit das Objekt entfernt ist. Die Fledermäuse haben spezielle Strukturen in ihrem Gehirn, mit denen sie diese Laufzeiten zwischen Laut und Echo messen können. Dann kann ich abschätzen, wie weit ich von Gegenständen entfernt bin. Was es ist, können sie ebenfalls unterscheiden. Etwa, ob sich da ein Baum befindet oder die begehrte Beute. Da geht es auch um sehr komplexe Objekte, wie zum Beispiel Bäume oder also andere Arten von Vegetation. Verschiedene Insektenarten können unterschieden werden von Fledermäusen. Sozusagen, ob der Leckerbissen sich auch lohnt und ob er genug hergibt. Wir konnten auch zeigen, dass die Tiere tatsächlich solche Generalisierungsmechanismen haben. Das heißt, obwohl sie ein deutlich anderes Echo kriegen von einer größeren Version eines Objektes, das Echo ist lauter, auch der Frequenzgehalt verändert sich. Und trotzdem sagen die Tiere, das ist dasselbe Objekt, aber größer. Mit dem gleichen Echo analysiert die Fledermaus auch, wie schnell sich das anvisierte Objekt bewegt und ob es mit den Flügeln schlägt. Je nach Fledermausart sind die ausgesandten Rufe sehr unterschiedlich. Die Rufe von der Hufeisennase sind meistens so 50 Millisekunden lang, sind also relativ lange, konstant frequente Töne. Also die machen piep, piep, piep, piep. Und die meisten anderen Fledermausarten machen sehr viel kürzere Rufe noch, die nur eine bis wenige Millisekunden lang sind und sehr stark frequenzmoduliert. Die machen tschu, tschu, tschu, tschu, tschu. Und werden natürlich an die jeweilige Situation angepasst. Erspäht die Fledermaus ein Beutetier, ruft sie öfter und kürzer. Zum Beispiel macht eine Wasserfledermaus, die jetzt über eine Wasserfläche nach Insekten jagt, die entweder auf der Wasserfläche sind oder direkt darüber fliegen, die produzieren auch im Suchflug erstmal seltener Laute, aber wenn sie dann im direkten Angriff sind sozusagen und nur noch einen halben Meter von dem Insekt entfernt sind oder weniger, dann machen sie einen sogenannten Terminal Buzz, also eine Sequenz mit einer extrem hohen Lautwiederholungsrate. Es wurde vor kurzem gezeigt, dass die Tiere in ihrem Kehlkopf spezialisierte Muskeln haben, die ihnen überhaupt erlauben, so schnell Laute hintereinander auszusenden. Und sie produzieren da an die 160 Laute pro Sekunde. Mit ihren Rufen kommunizieren sie zudem auf vielfältige Art und Weise miteinander. Sie warnen sich vor möglichen Gefahren, drohen sich gegenseitig. Oder, wenn auch nur die Männchen, sie singen ihrer angebeteten Fledermausdame ein Ständchen. Also das ist wirklich ziemlich herzzerreißend. Die Weibchen sind größer und wesentlich stärker und sie sind auch recht aggressiv. Und so ein Männchen, das singt dann ganz wunderschön und hat noch so eine visuelle Balz mit Schwirrflügen und bemüht sich eigentlich wirklich schwer und präsentiert auch noch Duft und meistens wird es dann gehauen. Gerade wenn man mit den Männchen arbeitet, ist man doch recht parteiisch und sagt, nein, nicht. Die Zoologin Miriam Knörnschild hat im Urwald von Costa Rica bei ihren Studien für die Universität Erlangen entdeckt, dass Fledermäuse Laute auch nachahmen und erlernen können. Für die späteren Balzlaute imitieren die männlichen Jungfledermäuse das Haremsmännchen. Das muss nicht der leibliche, sondern kann auch der soziale Vater sein, denn Fledermausweibchen nehmen es nicht so genau und männliche Fledermäuse tolerieren nicht aggressive Nebenbuhler. Paarungszeit ist im Herbst, in den Winterquartieren. Die haben die Tiere seit dem Spätsommer bezogen. Höhlen, Stollen, Baumstümpfe, Dachstühle, alles Schutzorte gegen kalte Witterung und gegen Feinde. Vor allem brauchen Fledermäuse viel Ruhe. Sonst wird es lebensbedrohlich für sie. Allerdings bedeutet also jedes Wecken und jeder Weckvorgang auch einen Energieverbrauch. Und den müssen die Tiere ja getankt haben, diese Energie. Und das findet in Form von braunem Fett statt. Das ist ein Fettgewebe, was also besonders energiereich ist, von dem die Tiere im Winter zehren. Kommen jetzt neben diesen natürlichen Weckvorgängen auch noch Störungen hinzu, vor allen Dingen durch Menschen, die dann halt vielleicht in diesen Räumlichkeiten dann irgendwelche Tätigkeiten ausführen, dann bedeutet das, dass die Tiere zu viel Energie verlieren und möglicherweise nicht über den Winter kommen. Der Biologe und Fledermausexperte Klaus Richards beschreibt auch den natürlichen Weckvorgang der Paarung, wenn die brünstigen Männchen die winterschlafenden Weibchen mit den Flügeln umklammern und sie in den Nacken beißen. Aus menschlicher Sicht geht's dann heftig zur Sache. Da nutzen die männlichen Tiere den Winterschlaf der Weibchen schamlos aus, sozusagen. Und zwar halten sich die männlichen Tiere im Winterquartier an wärmeren Plätzen auf, fallen also nicht so in eine Winterstarre, in so eine Extreme, wie das ihre weiblichen Partner tun. Und wenn die weiblichen Partner richtig am Pennen sind, dann gehen die auf Suche und beschnuffeln da jetzt dann die ganzen Weibchen durch und begatten die dann. Und meistens bekommen die es dann erst mit, dass sie begattet werden, wenn die Begattung schon fast vorbei ist. Also man kann fast sagen, so eine Art Vergewaltigung im Winterschlaf findet da statt. Nach der Paarung finden beide wieder ihren Winterschlaf. Dabei kann ein Weibchen öfter und auch von verschiedenen Männchen begattet werden. Außergewöhnlich ist, die Befruchtung findet erst nach dem Winterschlaf statt. Dafür wird das Sperma mehrere Monate konserviert. Erst bei wärmeren Temperaturen im Frühjahr wechseln die Weibchen in die Wochenstuben. Dort tragen sie zusammen mit anderen Muttertieren in 40 bis 70 Tagen ihre Jungen aus und ziehen sie auf. So eine Wochenstube der großen Mausohren in einem Dachboden eines Gutshauses hat einmal der Autor Heinz Gaberding besucht. Das Wispern von Hunderten dieser Fledermausmütter hat er auf Tonband gebannt und sie in akustischer Zeitlupe abspielen lassen. So können wir Menschen die Ultraschallgeräusche hören. Die Jungtiere kuscheln sich eng zusammen, wenn die Mutter auf Jagd ist. Zurückgekehrt erkennt die Mutter ihr Junges an Stimme und Geruch. Dann gibt's eine besondere Begrüßung, hat der Fledermausexperte Jürgen Gebhardt beobachtet. Bei der Begrüßung zum Beispiel findet ein heftiges Nasenreiben gegenseitig statt. Das ist auch wie eine Art Duftkontrolle. Etwas ganz, ganz Typisches. Man eilt sich entgegen und kontrolliert. Man hat hier im Quartier eigentlich nur die Duftsprache neben der eigentlichen Stimme. Aber Duftsprache ist ganz sicher wichtiger. Und dann kontrolliert man, ist das einer, den ich leiden mag oder mit dem ich vertraut bin oder mit einem ist es ein Fremder. Jedes Weibchen bekommt im Jahr nur ein Junges. Lutz Wiegriebe? Das heißt eben, dass sie sehr wenig Nachkommen haben, dass es eine sehr langfristige Population ist. Das heißt also, irgendwelche Eingriffe vom Menschen, die das Überleben der Fledermäuse beeinträchtigt, wie jetzt zum Beispiel momentan groß in der Diskussion die Windkraftanlagen. Auch selbst wenn da nur wenige Tiere oder relativ wenige Tiere in absoluten Zahlen verenden, so ist das für so eine Population, die so langfristig angelegt ist, ein ziemlich gefährlicher Eingriff. Da nützt es auch wenig, dass Fledermäuse relativ lange leben, je nach Art 15, 20 Jahre. Sie sind in unseren Breiten eine bedrohte Art, weil der Mensch im Laufe der Zeit ihre Lebensräume zerstört hat. Altbauten wurden saniert, viele ihrer möglichen Schlafplätze zubetoniert, Totholzbestände beseitigt. Pestizide auf Feldern, Insektenschutzmittel und Holzschutzfarben tun ein Übriges, vergiften Fledermäuse und ihre Beutetiere. Hufeisennasen waren in Bayern in den 50er Jahren noch sehr häufig. Sie galten also sozusagen als der Spatz unter den Fledermäusen. Und in den 80er Jahren waren sie praktisch ausgestorben, so gut wie ausgestorben. Es gab noch in Bayern noch 60 Tiere oder sowas. Inzwischen hat sich das langsam wieder ein bisschen erholt. Auch großes Mausohr, Zwergfledermaus, großer Abendsegler und Wasserfledermaus sind inzwischen nicht mehr so selten. Aber nach wie vor gilt es, ihre Lebensräume zu erhalten. Bäume mit Höhlen, Spaltenquartiere, Höhlen und Stollen und auch spezielle Fledermauskästen. Eine tödliche Bedrohung für die Nachtsegler sind Windkraftanlagen, gibt Lutz Wiegrebe zu bedenken. So ein Rotor hat ja einen Durchmesser von oft über 100 Metern, die größten glaube ich inzwischen an die 160 Metern. Und das heißt, die Spitzen dieser Flügel bewegen sich mit an die 300 Stundenkilometer. Und sie sind riesig. Und wenn sie von so einem gewaltigen Ding mit der Geschwindigkeit erwischt werden, dann gibt es kein Entkommen. Durch solche Windkraftanlagen sterben jährlich Zehntausende. Auf jeden Fall eindeutig zu viele Fledermäuse, sagen Umweltschützer. Experten sprechen von etwa 12 toten Fledermäusen pro Jahr und Windrad. Das Risiko ist immer dann hoch, wenn gute Jagdnächte sind, wenn viel Insekten fliegen. Und Insekten fliegen natürlich, wenn es warme Nächte sind, bei hohen Temperaturen, bei geringen Windgeschwindigkeiten. Also man kann das über die Windgeschwindigkeit, über die Tageszeit, die Temperatur und über die Witterung ganz gut eingrenzen. Professor Michael Reich von der Universität Hannover und seine Mitarbeiter bauen auf diesem Wissen auf. Sie entwickelten ein Computerprogramm, das Windkraftanlagen automatisch in 10 Minuten Intervallen ein- und ausschalten kann. Immer dann, wenn viele Fledermäuse unterwegs sind. Für die Betreiber käme dieser Fledermausschutz auch nicht zu teuer. Die Wissenschaftler schätzen ein Minus von nur 1% weniger Energie. Und mit dieser Abschaltautomatik könnten sehr viel mehr Fledermäuse als bisher überleben. Sie hörten Die Fledermaus, das bedrohte Nachtgeschöpf von Renate Kiesewetter. Regie Eva Demmelhuber. Technik Andreas Lucke und Monika Xenger. Es sprachen Irina Wanker, Thomas Leubel und Axel Wostri. Eine Sendung von Radio Wissen.